Что традиционно используется в качестве начинки для берлинеров? Berliner Pfannkuchen. Die mit Marmelade gefüllten Hefeteigballen nennt man überall Berliner. In Portugal werden sie ebenfalls als Bolas do Berlim, Berliner Bällchen, genannt. Und die Berliner nennen dieses Backwerk Pfannkuchen. Ein Berliner Pfannkuchen ist ein etwa faustgroßes Gebäck, das schwimmend in Fettgeauß gebacken wird und aus süßem Hefeteig mit einer Füllung aus Konfitüre besteht. Zur Füllung wird neben anderen Varianten traditionell Erdbeerkonfitüre oder Pflaumenmus verwendet. Auf der oberen Hälfte ist er mit Zuckerguss überzogen oder mit Kristall- oder Puderzucker bestreut. Berliner Pfannkuchen sind ein traditionelles Gebäck zu Silvester und zur Zeit von Karneval, Fastnacht und Fasching. Dann ist es scherzhafte Sitte, einzelne Exemplare zum Beispiel mit Senf oder Zwiebeln statt Konfitüre zu füllen, ohne dass man ihnen das von außen ansehen kann. Einer populären Legende nach wurden Berliner Pfannkuchen im Jahre 1756 von einem Berliner Zuckerbäcker erfunden, der als Kanonier unter Friedrich dem Großen dienen wollte und sich als sehr untauglich erwies, jedoch als Feldbäcker beim Regiment bleiben durfte. Sozusagen zum Dank schuf er die ersten Pfannkuchen, gab den Hefeteigstücken die runde Ballenform von Kanonenkugeln und buk sie, da kein Backofen zur Verfügung stand, über offenem Feuer in mit heißem Fett gefüllten Pfannen.